In Washington geben die Präsidenten der USA und der Sowjetunion im Augenblick eine gemeinsame Pressekonferenz. Joachim Lenz, wie sieht Ihre Bilanz denn bisher aus? Herr Tautler, die beiden sind sehr zufrieden mit dem, was sie an diesen Tagen in Washington zusammen fertiggestellt haben. Präsident Bush begann die Pressekonferenz mit den Sätzen: In Malta waren wir übereingekommen, ein völlig neues sowjetisch-amerikanisches Verhältnis aufzubauen. Seither ist die Notwendigkeit dafür ja noch viel größer geworden. Differenzen bestehen weiter, insbesondere in der Frage der Unabhängigkeitsbemühungen der Baltenstaaten. Wir hatten intensive, offene Erörterungen über Deutschland. Was das vereinte Deutschland betrifft, glauben wir, die USA, wie der deutsche Bundeskanzler Kohl, dass dieses Deutschland Mitglied der NATO sein soll, dass diese Allianzentscheidung ein im KSZE-Vertrag festgeschriebenes Recht ist. Gorbatschow ist da anderer Ansicht, sagte Bush. Bush nannte die Fülle der unterzeichneten Abkommen und Übereinkünfte als ein Indiz der Produktivität der letzten Tage. Er und Gorbatschow seien übereingekommen, regelmäßige Treffen abzuhalten, etwa einmal im Jahr. Es war ein Vergnügen, Sie hier zu haben, Mr. President, sagte er zu Gorbatschow. Gorbatschow antwortete: Ich stimme völlig mit Präsident Bush überein, dass Malta das Produkt des Aufbruchs war, dass der Punkt des Aufbruchs war. Auch angesichts des Fortbestehens unbestreitbarer Schwierigkeiten und Differenzen hat eine neue Ära unserer Beziehungen begonnen. Die gesamte internationale Situation wird sich dadurch stabilisieren. Ich will nicht alles nennen, sagte Gorbatschow, worauf wir uns geeinigt haben, aber auch ich möchte die Einigung über einen START-Vertrag noch in diesem Jahr und über ein nachfolgendes START-2-Abkommen, wie Gorbatschow sagte, zur Behandlung der Weltraumwaffen herausheben, sowie den Vertrag zur Abrüstung chemischer Waffen. Wir haben die externen Aspekte der deutschen Vereinigung erörtert. Wir haben keine Einigung erzielt. Wir können dies nicht hier zu zweit in Washington schaffen. Die Gespräche werden andauern, vor allem im Rahmen von 2+4. Ich möchte meinen tiefen Dank an George Bush für die gemeinsame Arbeit und die menschliche und politisch verantwortliche Atmosphäre dieser Zusammenarbeit ausdrücken. Ich habe George Bush zu einem Staatsbesuch in die Sowjetunion eingeladen. Wir haben von Seite des amerikanischen Volkes hier Solidarität und Interesse für Perestroika erfahren. Dies war eine Bemerkung speziell für die sowjetischen Fernsehzuschauer gedacht. Zum Thema Deutschland: In der anschließenden Pressekonferenz gab es eine Frage, was ist eigentlich, wurde Präsident Bush gefragt, die Bedrohung, die gegenwärtig ein Fortbestehen der NATO noch erforderlich macht. Bush sagte, die Bedrohung, die Gefahr ist die Instabilität und die Unvorhersehbarkeit. Die NATO soll nicht als ein feindliches Organ gegenüber der Sowjetunion angesehen werden. Sie ist einfach die existierende Maschine, die diese Stabilität, die einen Schutz gegen Unvorhersehbarkeit am besten garantiert. Gorbatschow sagte, wenn eine Option vorgeschlagen wird, Europa, die die USA oder die Sowjetunion dort isoliert, dann wird dies zu keinem Erfolg führen. Eine aktive Beteiligung der Sowjetunion wie Amerikas in Europa ist künftig unverzichtbar. Letztendlich, sagte Gorbatschow, wird es eine Übergangsphase geben, in der gemeinsam wir uns unsere Siegerrechte für Deutschland begeben werden. Für die gegenwärtige Vereinigung Deutschlands zu einem unabhängigen, souveränen Staat müssen wir sehr aktiv sein, um die internen und die externen Aspekte der deutschen Vereinigung noch simultan bewerkstelligen zu können. Und Gorbatschow fügte hinzu, wir begrüßen die Sehnsucht der Deutschen nach Einheit, aber wir müssen auch die Stabilität der nächsten Jahrzehnte berücksichtigen. Was wird aus unserer Sicherheit? Was sollen wir mit unseren Streitkräften machen? Was sollen wir in Wien tun? Dies alles, diese Überlegungen können zu einer Verlangsamung führen. Wir haben außerdem 27 Millionen Tote und 18 Millionen Verwundete im Zweiten Weltkrieg gehabt. Auch diesem Umstand müssen wir bei der Erörterung dieser Fragen gerecht werden. Joachim Lenz. Kein Tag vergeht gegenwärtig, an dem die Genossen in der SPD nicht über ihren Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine nachdenken, über eine überaus dezidierten Vorstellung zum Staatsvertrag mit der DDR. Bekanntlich empfiehlt er der Bundestagsfraktion der SPD, den Vertrag abzulehnen. Den Bundesrat sollte er dann passieren. Viele Genossen fühlen sich damit überfordert. Die Frage wird hin und her gewendet, ob Lafontaine dennoch Kandidat bleiben kann. Zum Stand der Diskussion Peter Quay. Oskar Lafontaine ist für führende SPD-Politiker, die sich an den Feiertagen zur Haltung der Sozialdemokraten beim Staatsvertrag meldeten, der richtige Kanzlerkandidat und wird es auch bleiben. Heute meinte Lafontaines engster Wahlkampfberater, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Saarländischen Landtag, Reinhard Klimt, Die SPD müsse dem Kurs ihres Kandidaten in der Haltung zum Staatsvertrag folgen. In seiner Bemerkung, die nach Mahnung aussieht, heißt es, es gebe für Lafontaine im innerparteilichen Umgang miteinander auch Grenzen. Nach den Worten Klimts bedeutet das Nein zum Staatsvertrag nicht die Ablehnung der deutschen Einheit, sondern die Ablehnung eines falschen Weges zu dieser Einheit. Für den Hamburger SPD-Bürgermeister Henning Foscherau, der wegen der Beteiligung der FDP in seiner Regierung eine gewisse Mittlerrolle zwischen Bonner Regierungs- und Oppositionsparteien einnimmt, ist es eine kaum vorstellbare Überlegung, dass der SPD-Kanzlerkandidat noch einmal gewechselt werde. Im Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk sagte Foscherau, die Partei habe die Kandidatur Lafontaines einstimmig beschlossen und das gelte. Partei und Kandidat hätten sich aufeinander eingelassen und dabei müsse es bleiben. Nach Ansicht des Hamburger Bürgermeisters kann erst Mitte Juni beurteilt werden, wie es um die von der SPD verlangten Nachbesserungen des Staatsvertrages stehe. In Richtung Bundesregierung sagte Foscherau, wer heute behaupte, er habe solche Ergänzungen immer gewollt, der müsse die Frage beantworten, warum das nicht im Staatsvertrag stehe. Die Vorgehensweise der Bonner Regierung sei Taschenspielertrick. Auch der SPD-Partei und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel schaltete sich in die Diskussion um Lafontaine ein. Im Bayerischen Rundfunk sagte Vogel, er habe überhaupt keinen Anlass, die Situation Lafontaines als zweifelhaft anzusehen. Er bleibe dabei, Oskar Lafontaine ist der richtige Kandidat. Der außenpolitische Experte der SPD, Hans-Jürgen Wischnewski, meinte im Sender Freies Berlin, es gebe keinerlei Anlass, darüber nachzudenken, dass man einen anderen Kandidaten braucht. Für den saarländischen Ministerpräsidenten spiele die soziale Note im Staatsvertrag eben eine besondere Rolle und damit habe er recht. Schleswig-Holsteins Regierungschef Björn Engholm, einer der engeren Vertrauten Lafontaines innerhalb der SPD, meinte in Bild am Sonntag, wer im Dezember für die SPD kandidiere, müsse auch ein Jahr später für die gesamtdeutschen Wahlen antreten. Lafontaine wisse, dass es unmöglich sei, innerhalb eines Jahres einen neuen Kanzlerkandidaten aufzubauen. Engholm zeigte sich wie Vogel davon überzeugt, dass Lafontaine Kanzler wird. Die Beziehungen der Palästinenser zu den Vereinigten Staaten hatten sich in letzter Zeit vergleichsweise gut angelassen, doch sie kühlten sich unvermittelt ab nach dem jüngsten Angriff eines Palästinenserkommandos auf die israelische Küste. Aus Washington kam darauf die Drohung, man werde die Kontakte mit den Palästinensern abbrechen. Nun gab es heute ein Treffen der PLO-Führung in Bagdad. Peter Philipp, was ist denn dabei herausgekommen? Endgültige Ergebnisse gibt es noch nicht bei diesem Treffen. Das wird wahrscheinlich heute Abend und morgen noch fortgesetzt. Aber es gibt bereits erste Anzeichen dafür, dass man in der PLO sich nicht beeindrucken lassen will von den Warnungen und den Drohungen aus Amerika und dass man viel mehr kontern will und den Amerikanern erklären will, dass man auf den Dialog mit Washington gar nicht mehr so versessen ist, wie man es jahrelang war. Seit Anfang 1989 wird ja dieser Dialog geführt und in der PLO haben sich diverse führende Vertreter dieser Organisation, darunter Abu Iyad, der Stellvertreter von Yasser Arafat, bereits in den letzten Stunden, in den letzten zwei Tagen geäußert, dass dieser Dialog zu nichts geführt habe und dass deswegen es gar nicht so wichtig sei, ob der Dialog fortgesetzt werde oder nicht. Es gibt Vermutungen, dass die PLO hier zumindest so gleichgültig tut, aber letztens doch daran gelegen sein wird, den Dialog oder zumindest den Kontakt mit den USA weiter aufrechtzuerhalten. Aber sie ist gleichzeitig nicht bereit, auf die Bedingungen Washingtons einzugehen, um diesen Dialog fortzusetzen. Die Bedingungen hießen, die PLO habe sich von dem Angriff, von dem missglückten Angriff auf die israelische Küste zu distanzieren und sie solle Maßnahmen gegen den Befehlshaber dieser Organisation, Abul Abbas, ergreifen. Sie solle ihn aus der PLO ausschließen. Auch das hat die PLO, hat Yasser Arafat zurückgewiesen. Er hat einmal erklärt, dass seine Organisation nichts mit dieser palästinensischen Front zu tun habe, die diesen Angriff durchgeführt habe. Das ist natürlich reiner Unsinn, weil diese Organisation Teil der PLO ist. Zum Zweiten erklärte er, und damit bezeichnete er genau das, dass Abul Abbas nicht abgesetzt werden könne, denn er sei rechtmäßig in seine Ämter in der PLO gewählt. Und diese Haltung wird auch von anderen Vertretern der PLO übernommen und da ist man offensichtlich festgefahren. Die Frage ist, wie die Amerikaner reagieren werden, ob sie tatsächlich die Drohung wahrmachen und den Dialog aufkündigen werden. Die Frage ist, ob die PLO vielleicht irgendeine leichtere, eine seichtere Formulierung noch finden wird, um vielleicht doch noch die Fortsetzung dieser Kontakte zu retten. Im Augenblick hängt es in der Luft, aber die Spannungen zwischen Washington und der PLO sind nicht zu übersehen. Sie übertreffen an einigen das, was man in den letzten Wochen eigentlich an Spannungen zwischen den USA und Israel beobachtet hatte. Peter Philipp zum Verhältnis PLO-USA. Heute vor einem Jahr fielen Schüsse auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Ein grässliches Massaker machte den hoffnungsvollen Anfängen einer Bewegung hin zu mehr Demokratie in China ein jähes Ende. Die Behörden in Peking haben den heutigen Jahrestag mit viel Nervosität erwartet. Sie haben umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Aus Peking, Ludwig Tam. Im Zentrum von Peking ging es am Sonntag so ähnlich zu wie in den Zeiten des Ausnahmerechts vor einem Jahr. Eine offensichtlich verunsicherte und nervöse Führung hat seit Freitag den Platz am Tor des himmlischen Friedens für die Öffentlichkeit, zeitweise auch die angrenzenden Straßen für den Verkehr sperren lassen. Am Freitag und Samstag fanden dort Veranstaltungen zum Internationalen Kindertag statt. Heute diente er als Parkplatz für Wagen von Funktionären, die sich in der großen Halle des Volkes versammelt hatten. An der Ostseite im Historischen Museum hat Polizei mit Schutzschilden und elektrischen Schlagstöcken Stellung bezogen. Rund um den Platz stehen Polizisten, Einsatzwagen sind aufgefahren. Von Zeit zu Zeit erscheinen größere Gruppen von Uniformierten, marschieren über den Platz oder halten dort Übungen ab. Brücken und Kreuzungen sind zeitweise von Wachposten besetzt. Patrouillen auf Fahrzeugen aller Art bewegen sich durch die Straßen. Zum Teil tragen die Soldaten Helme und automatische Waffen im Anschlag. Auch auf dem Flughafen ging es hektisch zu. In einzelnen Fällen wurden Autos von Ausländern aufgehalten und die Insassen mit vorgehaltener Maschinenpistole kontrolliert. Der Beitrag des Militärs zur Förderung des Tourismus. Wie überhaupt ein gegenüber Ausländern feindseliger Ton gefördert wird. Das ist beispielsweise bei den Veranstaltungen und Ausstellungen zur Erinnerung an den Opiumkrieg vor 150 Jahren unverkennbar. Aber auch in der Ausstellung gegen Geschlechtskrankheiten. 6 Monate trennen uns von der Wahl. Doch in den 6 Monaten wird mehr geschehen als je zuvor vor einer solchen Entscheidung. Niemand weiß, ob Lafontaines Skepsis oder Kohls Hoffnung die Oberhand behalten wird und in welchem Gefühl die Bundesbürger zu den Wahlurnen gehen werden. Vermutungen über die deutsch-deutsche Befindlichkeit am 2. Dezember sind riskant und darum reizvoll. Wagen wir also ein paar Prognosen über die Veränderungen der politisch-ökonomischen Landschaft in den kommenden Monaten. Dass die DDR gewaltige wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommt, ist unumstritten. Doch die Probleme werden nicht einschichtig sein. Wer seine Arbeit behält, und das werden trotz aller Unkenrufe die allermeisten Menschen in der DDR sein, wird trotz der Preissteigerungen für viele Güter des Grundbedarfs die Währungsunion als Gewinn empfinden. Die Schaufenster werden voll sein und alle jene Waren, die dem gehobenen Bedarf angehören, Fernseher, Radios, Autos, Computer, werden billig sein, gemessen an den Preisen der Vergangenheit. Vor allem wird man alle diese Güter, anders als bisher, in reicher Auswahl kaufen können. Hier profitiert die DDR davon, dass man von einem Tag auf den anderen eine der stärksten Währungen der Welt hat, mit der man, anders als mit Zloty oder mit Rubeln, rund um den Globus kaufen kann. Auch die Horrorvision, dass die Lebenshaltungskosten in der DDR umgehend so hoch sein werden wie in der Bundesrepublik, während die Löhne bescheiden bleiben, wird sich als falsch erweisen. Zwar werden Industriegüter und die wichtigsten Agrarwaren nicht billiger sein als im Westen, wenn einmal die Subventionen wegfallen. Aber überall dort, wo die niedrigen Gehälter der DDR die Preise bestimmen, vor allem bei den Dienstleistungen, wird man auch in Zukunft weniger Geld brauchen als in der Bundesrepublik. Der Friseur, der Handwerker und der Gastwirt werden nicht westdeutsche Preise verlangen können. Auch die Mieten werden sicher nur langsam freigegeben werden. Und selbst wenn dies geschieht, wird kein Vermieter westdeutsche Mieten erreichen können. Die Mehrheit der Menschen in der DDR kann zudem, anders als die Bundesbürger 1948 nach der Währungsreform, durch den relativ großzügigen Geldumtausch auch auf ein beträchtliches Sparvermögen zurückgreifen. Für viele, für die meisten, wird der Start in die Währungsunion nicht so übel sein, wie die Schwarzmaler vermuten. Auf der anderen Seite werden Betriebe pleite gehen und viele Menschen werden ihre Arbeit verlieren. Dass in der DDR regelmäßig auch die Frauen arbeiten und verdienen, wird die ökonomischen Folgen der Arbeitslosigkeit in vielen Fällen mildern. Und doch wird in einem Staat, in dem es in der Vergangenheit nie offene Arbeitslosigkeit gab, die Erfahrung, keine Beschäftigung zu haben, Leid und Verzweiflung bringen, selbst wenn die Arbeitslosenversicherung dank Bonner Hilfe die materiellen Nöte mildert. Und damit kommt man an den Punkt, wo alle Prognosen versagen müssen. Kann man noch gewisse Vermutungen darüber anstellen, wie sich die wirtschaftliche Lage der DDR und der Mehrheit der Bürger entwickeln wird, unvorhersehbar ist, wie sich der Umbruch auf die Stimmung auswirkt. Werden die neuen Chancen, die sich eröffnen, die Menschen faszinieren, oder wird sich der Pessimismus, der in den Tagen vor der Einführung der Währungseinheit wächst, weiter ausbreiten? Und vor allem wird die Stimmung, die in der DDR herrscht, auf die Bundesbürger überschwappen, wenn sie am 2. Dezember ihr Kreuz auf den Wahlzettel malen? Oder wird die Wahlentscheidung gleichgültig, ob im anderen deutschen Staat Euphorie herrscht oder Chaos, nur davon bestimmt, dass die Währungsunion den Westdeutschen wohl in jedem Fall zunächst neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet und die Konjunktur eher stützen als beeinträchtigen wird? Der Kanzler kann sich bei seiner Abwägung damit trösten, dass er keine Wahl hat. Er muss auf Einheit setzen. Bei Lafontaine ist dies, wie der Streit in der SPD zeigt, anders. Auf der einen Seite hat er im Wahlkampf wohl tatsächlich nur eine Chance, wenn er à la Besse spekuliert und Chaos erwartet. Auf der anderen Seite wird eine solche Strategie für die SPD auf Jahre zu einer schweren Hypothek, falls Kohl und seine Zuversicht und die rasche Einheit siegen. Denn dann wird man den Sozialdemokraten vorwerfen, sie hätten in einer historischen Situation versagt. Haben, was Gorbatschow auf eine entsprechende Frage zu seinem Rivalen Boris Jelzin sagte, dem er auf diesem Wege eine Art Friedenssignal übersandte. Extra für den sowjetischen Hausgebrauch gemacht, hatte das Staatsfernsehen genau vor der Live-Übertragung ein langes Interview mit Gorbatschow gesendet. Hier war die Absicht klar erkennbar. Der Kreml-Chef unterstrich die Weltmachtposition der Sowjetunion und dass er mit dem Mann im Weißen Haus von gleich zu gleich verkehrt. Selbstbewusstsein und Autorität hieß die Botschaft an sein Volk. Die Sowjetbürger pilgern heute wie an jedem Sonntag wieder zu Michail Gorbatschows eigentlichem Arbeitsplatz. Mit den Floskeln aus Amerika von der gemeinsamen Verantwortung des russischen und des amerikanischen Volkes zum Wohle der Menschheit oder von der Konfrontation zur Zusammenarbeit, damit können Sie allerdings nicht viel anfangen. Das klingt Ihnen viel zu sehr nach den ewig gewohnten Parteiformeln, hinter denen keine Substanz greifbar wird. Und das einzig möglicherweise vielversprechende, der Handelsvertrag, der tritt eben noch nicht in Kraft und das hat sich herumgesprochen. Michail Gorbatschows Grundproblem ist es, dass er Erwartungen geweckt hat, teilweise naive Hoffnungen auf eine Art von Wunder und dass die Menschen nun immer ungeduldiger und enttäuschter werden. Aus Amerika wird er nichts mit nach Hause bringen, was die Stimmung herumreißen könnte. Und nun nach Bonn. Wie bewertet die Bundesregierung die Ergebnisse von Washington? Karl Otto Gerhardt sprach mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Washington und Moskau haben sich in der Bündnisfrage eines künftigen Gesamtdeutschlands nicht einigen können. Ein negatives Signal? Es war auch nicht erwartet worden, dass das in Washington geschieht. Aber der Gipfel als solcher war nach meiner Überzeugung ein großer Erfolg, der seine positiven Auswirkungen auch auf die Entwicklung in Europa haben wird. Und das bedeutet auch auf die europäische und die deutsche Vereinigung. Denn das Verhältnis der beiden Großmächte zueinander hat sich grundlegend verbessert, es hat einen qualitativen Sprung nach oben gemacht und es ist zu Abrüstungsabkommen gekommen. Das kann nur jeder begrüßen. Das wird auch die Abrüstung erleichtern bei den konventionellen Streitkräften in Europa. Und der KSZE-Prozess ist in den Mittelpunkt auch der Diskussion der beiden Großmächte gerückt worden. könnte eine Lösung sein, massive westliche Wirtschaftshilfe für die Sowjetunion und im Gegenzug das Ja Gorbatschows zur NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands. Zu dem neuen Europa, das wir vor uns haben, gehört die umfassende Zusammenarbeit in allen Bereichen, politisch, ökonomisch, ökologisch. Aber man sollte nicht den Eindruck erwecken, als könne man die europäische oder die deutsche Einheit kaufen. Das entspricht dem Verhältnis der Staaten zueinander nicht. Ich denke, wir sollten ein neues Verständnis der gemeinsamen Vorteile haben. Und deshalb halte ich die Fortschritte, die man in Washington in Bezug auf den KSZE-Prozess, seine Institutionalisierung gemacht hat, das entspricht ja unseren Vorstellungen und Vorschlägen, für bedeutsam. Und deshalb wird es auch möglich sein, alle mit den äußeren Aspekten der deutschen Frage zusammenhängenden Probleme in diesem gesamteuropäischen Prozess zu lösen. Wird aber nicht die Lösung der äußeren Aspekte nun nach diesem Gipfel auf die lange Bank geschoben oder bleibt es beim Fahrplan, Ergebnisse noch in diesem Jahr? Es bleibt bei dem Ziel, die Ergebnisse der 2+4-Gespräche dem KSZE-Gipfel, der im Herbst stattfindet, vorlegen zu können. Und dafür hat die Begegnung in Washington günstigere Voraussetzungen geschaffen. Die Aussichten haben sich verbessert. Erste Reaktionen auch in der DDR. DDR-Außenminister Meckel erklärte dem ZDF, die Einbindung Deutschlands werde auch weiterhin ein Thema der 2+4-Verhandlungen bleiben. Dabei sei es die wichtigste Aufgabe der Deutschen, jetzt sicherheitspolitisch konkrete Signale nach Osten zu geben. Mit DDR-Ministerpräsident de Maizière sprach in Ost-Berlin ZDF-Korrespondent Gisel Hersur. Herr Ministerpräsident, George Bush und Michail Gorbatschow haben sich nicht einigen können über die Frage der deutschen NATO-Mitgliedschaft. Immerhin ist von neuen Perspektiven die Rede. Welche Botschaft kommt für Sie von diesem Gipfel? Die entscheidende Botschaft, die ich meine, gehört zu haben, ist die, dass man sich über Stabilität der Sicherheit neue, ganz andere Gedanken macht. Es ist also versucht worden, ist den Sicherheitsbegriff auch nicht militärisch zu definieren und ihn nicht allein im Raketenzählen enden zu lassen, sondern dass man Überlegungen angestellt hat, wie mit wirtschaftlicher Verknüpfung, mit kultureller Verknüpfung bis hin zum Jugendaustausch und Ähnlichem ein neuer Balancebegriff geschaffen werden kann, der politische Strukturen anstrebt und nicht militärische Strukturen. Dazu müsste der Westen dann die Rolle der NATO selbst neu definieren. Und dafür scheint es mir entscheidend zu sein, dass es offensichtlich gelungen ist, klare Zielvorgaben für die Startverhandlungen, für die Wiener Verhandlungen, auf anderen Bereichen aller Rüstungsgebiete Orientierung zu geben, sodass also über den Weg der stufenweisen Entmilitarisierung auch zu einer Änderung der Bündnisstrategien und Strukturen kommt. Welchen Beitrag könnte denn die DDR an diesem Prozess leisten? Gorbatschow fordert Sicherheit, aber auch Gerechtigkeit für die Opfer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Nun, zunächst versuchen wir ja schon jetzt, was die Frage der Stärke der NVA angeht, einseitig Vorleistungen zu geben. Zum anderen meine ich, dass das, was wir seit Wochen versuchen umzusetzen, dass die Stärkung des KSZE-Prozesses, in den die Sowjetunion ja eingebunden ist, die Bündnisfrage eher lösbar macht. Bush, you mentioned that you still have a disagreement about a united Germany being in NATO. Ich habe unterstrichen, dass der lang gehegten Sehnsucht der Deutschen nach Einheit entsprochen werden muss. Und zwar ohne Verzögerung, erklärt George Bush und fährt fort. Was die Bündnisfrage betrifft, so ist es meine Überzeugung, wie die von Bundeskanzler Kohl und der anderen Mitglieder der Allianz, dass ein geeintes Deutschland Vollmitglied der NATO sein sollte. Präsident Gorbatschow sieht das zwar nicht so, aber wir sind uns ganz darin einig, dass die Frage der Bündniszugehörigkeit in Übereinstimmung mit der KSZE-Schlussakte allein die Deutschen zu entscheiden haben. Michail Gorbatschow stimmte dem im Kern sofort zu, als er davon sprach, dass es hier um keine sowjetische Option und um keine amerikanische Version gehe. Er versäumte es aber nicht klarzumachen, dass er sich auch keinen Standpunkt aufzwingen lasse und dass die 27 Millionen toten Sowjetbürger des Zweiten Weltkriegs die eigenen Sicherheitsinteressen verständlich machen sollten. Mit kritischem Unterton wurde der amerikanische Präsident dann nach den Handelsvereinbarungen gefragt, Meistbegünstigungsklausel trotz sowjetischem Versorgungsboykott Litauens. Litauen werfe einen Schatten auf die Beziehungen, aber eine innere Verbindung bestehe nur zwischen Handel und der Verabschiedung eines liberalen Ausreisegesetzes durch den obersten Sowjet. Litauen spielte George Bush wiederum klein. But the linkage is between the trade agreement and the immigration legislation. Auch auf der heutigen Pressekonferenz entkam Michail Gorbatschow seinen Problemen zu Hause nicht. Wie er es denn mit seinem Rivalen Jelzin halte. Sie haben sich den richtigen Platz für diese Frage ausgesucht, konterte Gorbatschow und hatte die Lacher auf seiner Seite. Dann wandte auch er sich Litauen zu. Eine Lösung im Rahmen der Verfassung ja, aber die braucht 5 bis 7 Jahre. Nicht einmal der amerikanische Präsident könne ein solches Problem über Nacht lösen. Wir fragen nicht mehr danach, wer ist der Gewinner, wer der Verlierer, ergänzte George Bush. Wir begrüßen die Reformen, keiner will einseitige Vorteile. Kein Durchbruch also in der deutschen Frage, aber das war auch nicht anders erwartet worden. Aber immerhin der glasklare Hinweis, dass die Bündniszugehörigkeit allein Sache der Deutschen ist. Das kann man vorsichtig als Erfolg bewerten. Dass dies kein Abschied für einen längeren Zeitraum ist, wurde zudem beschlossen. Als Michail Gorbatschow in Richtung Minneapolis im Staate Minnesota entschwebte, hatte die Weltöffentlichkeit erfahren, dass sich die Präsidenten nun regelmäßig treffen werden, womöglich Gipfel einmal jährlich. Mehr über das Gipfeltreffen in Washington können Sie um 22.55 Uhr in der Sendung Brennpunkt im ersten Programm sehen. Bundeskanzler Kohl sieht nach dem Gipfeltreffen bessere Rahmenbedingungen für die deutsche Einheit. Zur Lösung der äußeren Aspekte der Vereinigung müssten jetzt Fortschritte im KSZE-Prozess und bei der Abrüstung gemacht werden. Außerdem sprach sich Kohl für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion aus, um damit die Reformpolitik Gorbatschows zu unterstützen. Nach Ansicht der Grünen haben die Gespräche in Washington die deutsche Frage nicht vorangebracht. Vielmehr seien die Meinungsunterschiede bestehen geblieben. Bundesaußenminister Genscher begrüßte die Bilanz des Treffens zwischen Bush und Gorbatschow. Mit ihm sprach Klaus Altmann. Ich denke, dass dieser Gipfel sich positiv auswirken wird für die künftige Entwicklung in Europa, vor allem für den KSZE-Prozess. Darüber hat man ja auch sehr breit gesprochen und das entspricht genau unseren Vorstellungen von einem neuen Europa, das West und Ost umfasst. Einiges deutet ja darauf hin, dass Gorbatschow den KSZE-Prozess sehr ernst nimmt. Aber davor ist, jedenfalls für uns Deutsche, doch geschaltet die 2+4-Verhandlungen, auch in einem gewissen Zeitrahmen bis zum Herbst. Läuft das jetzt nicht Ihrem Zeitplan, im Zeitplan deutscher Politik, etwas davon? Gibt es Verzögerungen? Nein, im Gegenteil. Es ist deutlich, dass beide Großmächte ernsthaft daran interessiert sind, dass wir bei den 2+4 Gesprächen eine Lösung finden für die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung. Und das kann dann dem KSZE-Gipfel präsentiert werden, der im Herbst in Paris tagen wird. Und dieser KSZE-Gipfel wiederum wird neue Strukturen für ganz Europa schaffen, also ständige Konferenzen der Staats- und Regierungschefs, der Außenminister, Zentren für Konfliktschlichtung und für Verifikation, alles Dinge, die wir mit vorgeschlagen und erarbeitet haben. Und in diesen gesamteuropäischen Prozess hinein lässt sich auch die deutsche Vereinigung leichter lösen, denn wir wollen sie als Beitrag zur Stabilität in Europa und zur Vereinigung des ganzen Europas. An die neue Regierung in Rumänien hat Genscher heute appelliert, zügige Reformen einzuleiten und damit die Auswandererwelle zu stoppen. Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl sagte der Außenminister, die Deutschen in Rumänien seien in den vergangenen Jahren zu oft enttäuscht worden. Sie wollten zu schweren Unruhen ist es am Wochenende in der Sowjetrepublik Kirgisien gekommen. Während die Nachrichtenagentur TASS von mehreren getöteten Menschen spricht, wird in anderen Berichten die Zahl der ums Leben gekommenen mit 6 angegeben. Mehrere hundert Menschen sollen verletzt worden sein. Angeblich hat eine Menschenmasse versucht, das Polizeigebäude in der drittgrößten Stadt der Republik in Osch zu stürmen. Die Milizionäre hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Über die Provinzhauptstadt, die nur wenige hundert Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt liegt und die benachbarten Gebiete, wurde der Ausnahmezustand verhängt, der Innenminister mit Sonderrechten versehen. Zu den Unruhen soll es gekommen sein, als sich mehrere tausend Menschen, vorwiegend Jugendliche, in der Nähe eines Baumwollkombinates versammelten. Nach Angaben der Armeezeitung Krasnaja Zvezda kam es dabei zu Zusammenstößen zwischen den in Kirgisien lebenden Usbeken und der einheimischen Bevölkerung. Die Kirgisen hätten in einem Vorort von Osch Grundstücke für den Bau von Privathäusern gefordert. Als Folge hätten daraufhin die Usbeken ebenfalls Baugrund verlangt. Dabei kam es dann zu Ausschreitungen. Im Stadtkern von Osch wurden Geschäfte und kirgisische Häuser angesteckt. Die Usbeken forderten auf einer Kundgebung eine Autonomie für das Gebiet um Osch und Anschluss an Usbekistan sowie die Absetzung der Parteiführung, schreibt Krasnaja Svesta. Zu Unruhen in dem Gebiet war es bereits im Juli des letzten Jahres gekommen. Hintergrund waren auch damals soziale Spannungen. Damals entzündete sich der Streit allerdings an den Rechten für einen Kanal, der traditionell von Kirgisen und Tadschiken genutzt wurde. Wie in vielen anderen Republiken in der Sowjetunion leben auch in Kirgisien, das vorwiegend von der Monokultur geprägt ist, verschiedenste Völker, wobei die Kirgisen nur 48% der Bevölkerung ausmachen. Ein Drittel der in Kirgisien lebenden Menschen sind Russen, 11% Usbeken. Obwohl Usbeken wie auch Kirgisien Moslems sind, war es mit den zunehmenden Versorgungs- und Wohnungsproblemen in der letzten Zeit immer wieder zu Spannungen gekommen. Der einst so strahlende Held Polens der frühen und späten 80er Jahre, Lech Walesa aus Danzig, Gründer der später unter Kriegsrecht verbotenen Arbeiterbewegung Solidarność, droht, sein Bild vom Vorkämpfer für die Rechte und Menschenrechte aller Polen zu verlieren, denn er ist dabei, nach dem Umsturz in seinem Land, nach dem Erfolg seiner Arbeiterbewegung und deren Gedanken zu hoch hinauszuwollen. Walesa hat sich schon mehrfach selbst ins Gespräch gebracht als künftiger Präsident Polens und mehrfach verneint, dieses hohe Staatsamt überhaupt anzustreben. Gleichzeitig aber betreibt Walesa eine Machtpolitik mit dem Ziel, Gegner seiner Kandidatur auszuschalten, um so diese Kandidatur zu sichern und eben doch erster Mann im Staate Polens zu werden. Aus Warschau mehr darüber von Reinhold Vetter. Lech Wałęsa, so hat es den Anschein, kämpft nun mit harten Bandagen um die Präsidentschaft. Wie gestern Abend bekannt wurde, hatte er bereits am Samstag Adam Michnik zum Rücktritt vom Posten des Chefredakteurs der Gazeta Wyborcza aufgefordert. Wałęsa verlangte außerdem, das Symbol der Solidarität vom Titelblatt der Gazeta zu entfernen. Begründung, es sei nicht zulässig, dass eine private Zeitung dieses Symbol benutze. Tatsächlich aber gilt die Gazeta als Tageszeitung der Solidarität. Die Redaktionsmitglieder fühlen sich den allgemeinen Zielen, die